mir das auch noch ein. Wie viel Grad hat es gerade? Ich habe hier, glaube ich, keinen. Hier doch, drin. 24,8. 24,8. So. Jetzt müssen wir da noch hinzoomen. Bist du überhaupt bereit? Ich habe jetzt einfach mal auf Aufnahme gedrückt. Ja, klar, ich bin immer bereit. Immer ready. Bereit geboren, quasi. Aha. Aber es macht doch irgendwas falsch. Ja, warum ist das jetzt gelb? Was ist das Gelbe? Was ist das Gelbe? Gute Frage. Das kann weg. Und da kann ich nicht klicken. Und ich glaube, unsere Waves fehlen. Mhm. Und alles andere wird einfach überspielt. Bis 1 Minute 40. So lange haben wir Zeit. Okay. Nee, ich glaube, es passt alles. Ja, man merkt, wir sind Profis. Die Sommerpause hat uns nicht geschadet. Wir können nahtlos in die Folge starten, als wäre die letzte Folge nicht wie viele Wochen hinterher? Oder? Wir sind jetzt 4 Wochen in der Sommerpause gewesen. Jetzt sind wir in der 5. Also jetzt kann es wieder richtig losgehen. Aber kein Problem für uns. Ja, wir haben es nicht genau definiert, wie lange wir Sommerpause machen. Wir haben einfach gesagt, ja, heute ist ein bisschen schlecht bei mir. Ja, bei mir ist auch stressig. Ja, wir schreiben einfach, wir machen Sommerpause. Und dann war Zeltlager und keine Ahnung. Also es hat schon gepasst. Kam viel aufeinander. Aber gerade letzte Woche haben wir nicht einmal geschrieben, ob wir es überhaupt in Betracht ziehen, aufzunehmen, sondern wir haben beide einfach nicht geschrieben. Dann war klar, ja, heute ist keine Aufnahme. Ja, so bin ich dann auch davon ausgegangen, dass ich einfach... Nee, ich war echt nicht bereit dafür. Ich war überhaupt nicht fit. Ja, ging mir auch so. Vor allem nach unserem anstrengenden Zeltlager. Oh ja, machen wir das zum Thema, oder? Ja, schon. Kann man schon zum Thema machen. Ja, ich würde sagen, wir drücken, oder du drückst mal auf den blauen Knopf und dann fangen wir erstmal ganz gediegen an und dann können wir vielleicht über das Zeltlager reden. So machen wir es. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge frisch aus dem Sommerurlaub. Carstens und Crusos back. Alright. Herzlich willkommen, Mubi. Hallo, schön wieder hier zu sein. Ja, ich find's auch schön. Wir sind jetzt in Folge 75 und wir sind jetzt quasi 75% von, ja, fertig. Loaded. Bei 100 ist man fertig. Bei 100 ist man fertig und dann... Es ist die letzte Folge, Carstens und Crusos. Nee, aber die 100er Folge, die wird krass. Wird special. Wieso macht man 75 nicht special? Ich weiß nicht, weil 80 special wird. Okay, verrückt. Ja. Gut, dass du das einfach bestimmst. Dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Ja. Ich 4 Wochen sind rum. Ich habe mir aufgeschrieben beim Podcast, geil gegrillt, dann den okay, beziehungsweise ich sag da immer nice Emoji, also dieser Finger, der so einen Ring macht, und dahinter Ehre. Ich weiß aber nicht, auf was es bezogen war. Ich glaube, wir hatten danach so ein kleines Grill and Chill bei dir. War das nach der letzten Aufnahme? Ach, nach der letzten Aufnahme. Ich habe gedacht, du beziehst es aufs Zeltlager. Nee, das war bestimmt nach der letzten Aufnahme. Da haben wir doch gesagt, ja, lass doch am Wochenende grillen. Und am Freitag haben wir dann gegrillt. Und ich habe gesagt, ich kaufe Fleisch. Und da waren alle am Start. Ja, du hast Fleisch gebracht. Ich habe gegrillt bei mir zu Hause. Es war nice. Es war mega geil. War richtig gutes Wetter auch. Vor allem hast du uns die geilen Rinderstückchen so. Komm, du bist eins, nicht ist eins, weil das halt mit das Geilste war, was ich eingekauft habe. Aber ich hätte auch nicht nur das kaufen können. Aber da hast du uns quasi mit dem Geilsten vom Geilsten versorgt. Ja, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Aber ich konnte mich schon gar nicht mehr daran erinnern, so lange ist das her. Ja, war eine harte Nacht auch. Für manche mehr, für manche weniger. Aber ja, ich fand es geil irgendwie, weil es das erste Mal wieder so, in Anführungszeichen, freizügig einfach eine Party war mit genau dem Freundeskreis. Ja, haben wir nicht sogar Tischtennis gezockt? Ganz am Anfang, ja. Und dann sind wir geflüchtet, weil wir gedacht haben, es regnet. Und dann hat es wieder, oder nicht richtig angefangen, es hat so genieselt, dann hat es wieder aufgehört, dann hat man wieder gedacht, es regnet, haben wir extra den Tisch gedreht und dann hat es erst richtig angefangen zu regnen. Ja, ganz spät war das dann. Ja. Das war crazy. Das stimmt. Ja, verrückt. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir wollten ja eigentlich über das Zeltlager schwätzen. Große Pfingstlager-Special-Folge heute. Ja. Für die, verrückt. Die kam plötzlich. Ja, für die, die es nicht wissen, Patrick und ich sind Teil der Almerspracher Jugendarbeit. Und zwar gehen wir einmal im Jahr auf dem Zeltlager mit circa 40 Kindern. Da schnappen uns divers große Zelte und noch ein paar Kumpels und Kumpelinen von uns und starten ein Zeltlager mit einer Menge Programm, Abendprogramm und Action der ganze Tag. Und da waren wir in Weilderstadt dieses Jahr. Ja. Alle Pokémon, die ich dort gefangen habe, hatten als Ortsangabe Simonsheim. Oh. Weiß ich nicht, wo das ist. Ich glaube nicht mal, dass ich da durchgefahren bin, als ich zum Zeltplatz gefahren bin. Den Ort kenne ich auch gar nicht. Also. Aber Pokémon ist eh, was Orte angeht, sehr komisch. Ja. Naja, das war so eine kleine Side-Info für die Pokémon-Fam. Ja, wir waren auf einem Zeltplatz. Das war ein altes Fußballvereinsheimsgelände mit zwei Sportplätzen. Einer war noch Rasen, der andere war noch so Schotter-Kies-mäßig. Die haben hingeschrieben, hier entsteht eine wunderschöne Blumenwiese. Aber wenn man überlegt, wie lange die da schon entsteht, ist eher ein bisschen traurig, was da entstanden ist. Ja, auf dem Schild stand ja auch, ab 2020 entsteht hier eine Blumenwiese. So, ihr hattet jetzt schon lange genug Zeit, das so einigermaßen eine Blumenwiese zu machen, aber es sah eher aus wie so Sandboden, wo einzelne Grashalme rausgewachsen sind. Aber ziemlich rot. Ich habe da auch eine Luftaufnahme. Stark. Stimmt, die wollte ich mir noch rumreichen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand generell war es geil, dass es ein Fußballplatz war. Weil da hat man nicht dieses Problem, dass man irgendwann so ein bisschen eine Sauerei erzeugt, dadurch, dass man halt da zum Teil irgendwie Wasserspiele drauf macht und dann alles ein bisschen hinmatscht und das Gras kaputt geht. Und andererseits auch immer am Eingang von den Zelten, dadurch, dass da jeder hin muss, jedes Kind, jeder Mitarbeiter mehrmals am Tag, man hat man da immer so eine kleine Matsch-Dreckpfütze, vor allem wenn es regnet. Und bei uns hat es halt schon ab und zu ein bisschen geregnet. Ja, es gab ja auch Wasser-Action. Ja, war schon ein guter Rasen auf jeden Fall. Sie hat alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Direkt. War geil. Ja. Ja, haben wir viel erlebt, viel Spiele gespielt, auch actionreiche Spiele. Kranke Party haben wir gemacht. Ja, kranke Party war die beste Party. Zum Abschluss gibt es immer eine große Party und dieses Mal haben wir uns für Doppelbox-Beschallung entschieden, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Wir haben normalerweise nur eine große Soundbox. Das ist eine der größten Bluetooth-Boxen, die es auf dem Markt so gibt. Aber jetzt haben wir zwei Boxen miteinander gekoppelt. Es ist nicht nur eine Box, es ist so ein Kasten eigentlich. Ja, ist eigentlich ein richtiger Kasten. Ein richtiger Kasten. Ja, aber ich glaube, Soundbox ist mittlerweile ziemlich bekannt. Das stimmt, ja, das kann sein. Ja, nicht so wie damals, wo wir es gekauft haben, aber da laufen schon ziemlich viele Leute damit rum. Ja. Doppelbeschallung. Hat man davor nur, glaube ich, bei einer GZ-Party mal am Start. Auf jeden Fall. Und da denkt man dann irgendwann so, ja, es ist schon laut so, aber bestimmt reicht auch eine. Dann macht man eine aus, dann denkt man so, wo ist denn jetzt alles hin? So, ja. Das macht schon einen brutalen Unterschied. Ja, schwach. Auf jeden Fall die beste Party, die wir auf dem Pfingstschlag jemals nächstes Jahr kann man es steigern, indem man die Anlage von der Band einfach mitnimmt. Die kann richtig was. Okay, krass. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, und irgendwie war es dann doch so, wir haben uns entschieden, dieses Jahr einen Tag länger zu machen. Und ich glaube, das haben nicht nur die Kinder gemerkt, die waren, glaube ich, richtig brotfertig, sondern auch die Mitarbeiter, die ja um einiges weniger Schlaf abbekommen als die Kinder und halt drumherum die ganze Zeit Stress haben, irgendwas vorzubereiten, zu gucken, aufzuräumen, keine Ahnung, irgendwelche Spiele anzuleiten. Allein wenn man da eine Runde lang mit denen irgendwie über den Platz rennt, weil man es irgend so ein Quatschspiel macht, ist man halt komplett am Arsch und kann sich ja halt nicht hinlegen wie die Kinder, die dann nichts zu tun haben, sondern da muss man halt dann trotzdem irgendwas hassen. Und deswegen waren, glaube ich, viele, also es hat sich am Sonntag haben wir Formel 1 geguckt, dann hat sich bei vielen so angehört, wie wir die da danach ein bisschen rumgekränkelt haben und so, deswegen. Ja, sogar richtig viele. Ich glaube, bestimmt mehr als die Hälfte. Also da war schon irgendwas rumgegangen. Meine Theorie ist ja, dass es eine Variante gibt von Corona, die nicht über Tests wahrgenommen werden kann. Weil alle hatten das Gleiche und ich habe es aus mehreren Quellen, also unterschiedlichen Kreisen gehört, dass die genau dieselben Symptome hatten. Also gerade ziemlich starkes Halsweh, ein trockener Hals, viel trockener Husten und einfach ein Müdheitsgefühl. Aber alle ist negativ getestet. Aber glaubst du, dass wir auf dem Zeltlager vielleicht so eine Fila-Corona-Mutation gegründet haben? Ja, glaube ich. Entwickelt haben, ja, es gezüchtet. Gab ja auch ein, zwei Kinder, die haben schon von Anfang an ein bisschen rumgehustet. Ich glaube, die haben das einfach gespreadet. Und die Kinder jucken das ja einfach, ne? Die huschen halt rum. Und das ist halt fies. Ja. Das ist in so einem Fall richtig fies. Machst die ganzen Mitarbeiter kaputt und schlapp, aber selber kannst rennen wie so ein Verrückter. Das war verrückt. Alle krank. Manche haben schon auf dem Zeltlager angefangen, manche erst danach. So ging es mir. Ja, mir ging es so ziemlich pünktlich danach, ging es eigentlich fast schon los. Naja, ich habe es überlebt. Aber im Großen und Ganzen, wie wird das Pfingstlager dieses Jahr bewerten auf unserer Carstensen Crusoe Skala? Auf der Carstensen Crusoe Skala würde ich es bewerten mit auf jeden Fall eine 9 vorne. Das Problem, ich glaube, auf einer 10er-Skala hätte ich 10 gegeben. Auf einer Carstensen Crusoe Skala würde ich 925.000 geben. Okay. Sehr gut. Sehr was Glattes bei dem. Ja. Und du? Ja, ich würde mich da auch in die Richtung tendieren. Auch ziemlich eine 9 vorne. 911.011. So. Stark. Ja. Weil ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Extratag halten soll. Er hat mich nicht überzeugt. Nee. Würde ich rückbauen. Habe ich aber auch von Anfang an gesagt, rückbauen. Aber nee. Keiner wollte auf mich hören. Ja, das Problem war ein bisschen so dieses, wir hatten quasi alle 2 Jahre lang eine Lücke. Das heißt, bis sich alles wieder so eingroovt und so, muss man auch, jeder muss ein bisschen mehr mitdenken, wie man wahrscheinlich hätte mitdenken müssen, wenn das für alle nicht so lang her ist, das letzte Zeltlager. Und dann muss man noch einen Tag länger an alles mitdenken. Und das ist halt schon, muss nicht sein. So. Ja. Aber ich glaube, der Trick ist jetzt, wir haben ja wegen dem einen Tag die Beiträge erhöht und jetzt machen wir es quasi wie Pringles. Die machen die Preise höher und machen dann aber quasi anstatt in die 200 Gramm Pringles-Dose, lassen sie die Dose gleich groß, machen aber 180 Gramm rein, lassen den Preis gleich. Das heißt, wir machen den einen Tag weg, lassen den Preis gleich und niemand checkt es einfach. Ja, sehr gut, so machen wir es. So machen wir es, dürfen wir niemand sagen. Zum Glück hört hier keiner zu. Oh je, ich glaube, ich muss ein paar Mal husten in der Folge und ein paar Mal meine Nase schnauben, weil... So bin ich dann doch nicht ganz über den Berg oder doch über den Berg, aber nicht ganz wieder im Tal gelandet. Ich hätte ein Bubble-Update. Ja. Wenn du nichts mehr zum Pfingstschlager zu sagen hast. Nee, ich habe noch schön zu was zum Thermostat zu sagen. Es steigt. 25,1. Und Luftfeuchtigkeit 66%. Ja, wird hart. Wird hart. Okay, los geht's. Bubble-Update. Ja, ich war letzten Samstag auf einer für ganze 12 Stunden, das Babel ging genau 12 Stunden, auf einer kroatischen Hochzeit. Also da hat ein kroatisches Paar gefeiert und das war, glaube ich, das Interessante, weil wenn beide Familien, die zu dem Brautpaar gehören, also von beiden Seiten, wenn die beide kroatisch sind, dann wird es richtig traditionell kroatisch. Und das war brutal interessant irgendwie. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, aber ja, es war brutal interessant. Du hast schon ein bisschen was geteased. Du hast gesagt, die Trauung war nicht auf Landessprache oder in dem Fall auf Landessprache. Die Trauung war komplett auf Kroatisch. Ein paar Sätze sind so in Deutsch gefallen, vor allem an einer Stelle, da die Mutter von ihm, glaube ich, scheiße, die war richtig zillig drauf, die hat gesagt, ja, sie hat eine Überraschung für die zwei. Das hat sie kurz so einen Satz, damit die Deutschen mitkommen. Aber die Überraschung hat sie komplett einfach auf Kroatisch vorgelesen. Das heißt, die hat uns so geteasert. Und vorne in den ersten Reihen habe ich nachher mitbekommen, alle rumgeheult. Aber ich weiß bis heute nicht, was sie jetzt bekommen haben. Sie hat gesagt, sie hat es komplett in beiden Sprachen ausgedruckt, aber es hat zu lange gedauert. Die hatten eh schon irgendwie Probleme, dass es alles so lange gedauert hat. Und da war das halt leider nicht mehr drin, deswegen keine Ahnung. Keine Ahnung, was da passiert ist. Anscheinend hat auch der Pfarrer, also es war eine katholische Kirche in Stuttgart, und da war aber dann, glaube ich, ein kroatischer Pfarrer, und der hat anscheinend die ganze Zeit versaute Witze gemacht. Und ich habe halt keinen einzigen mitbekommen. Oh, außer, dass er dann irgendwann gesagt hat, Single, Single. Und dann ging es darum, dass quasi der Trauzeuge, der gleich hieß wie der Bräutigam, dass der Single ist. Das hat er quasi so mitten während der Zeremonie so erwähnt, dass es das die ganze, wie sagt man, das ganze Festvolk, wie Hochzeitsgesellschaft, die ganze Hochzeitsgesellschaft darüber Bescheid weiß. Ja, ja, dann war doch klar, wer den Brautstrauß fängt. Das ist auch crazy. Ja, was glaubst du, macht man, wenn quasi die kirchliche Zeremonie rum ist und alle quasi aus der Kirche rausgehen? Was glaubst du, passiert da bei einer kroatischen Hochzeit? Oh, ja, normalerweise gibt es ja so Basic-Dinge, die man so bei einer Hochzeit macht. Manche tun ja so ein Tuch spannen, wo so ein Herz aufgemalt ist, wo man dann jeder Teilnehmer, der jeder Zeltlager-Teilnehmer, wo das Brautpaar halt dann jeder eine kleine Schere in die Hand kriegt und das ausschneiden muss und dann da durchklettern. Das habe ich noch nie gesehen. Hey, was? Das ist so ein richtig Standard-Ding. Okay. Da tust du so ein Leintuch, also da tust du ein großes Herz drauf mal und dann kriegen die beide eine Nagelschere und müssen dann, jeder muss eine Hälfte ausschneiden. Und dann klettern die da durch. Das ist so schlimm, so. Und das dauert so lang. Nee. Also, ja, warte. Sowas machen die generell einfach gar nicht. Okay, jetzt pass auf. Und zwar, was machen Kroaten? Kroaten, also es gab die Klassiker wie Sekt und Orange und Wasser. Ja. Und Snacks gab es auf jeden Fall. Snacks waren solche frittierten, sah aus wie Frühlingsrollen, waren aber andere Sachen drin. War ganz geil, war ein bisschen scharf, ein bisschen auch so Käse drin und so. Und dann gab es noch solche Spieße, wo Obst drauf war. Das war so noch normal eigentlich. Keine Chwab-Chichi. Nee, die gab es leider nicht. Das ist brutal gefeiert. Ja, aber was? Das ist jetzt aber noch nicht das Verrückte. Nicht. Was machen denn die? Ich sag, die spielen komische Musik und tanzen dazu. Richtig. Das war so die eine Hälfte von dem, was anders ist zu einer Hochzeit, die ich sonst so miterlebt habe. Und zwar war direkt außerhalb von der Kirche ein Gitarrenspieler und ein Akkordeonspieler. Und dann haben die einfach mit allen Leuten und mit dem Brautpaar Lieder gesungen. Richtig laut. Einfach richtig brutal laut haben die Lieder gesungen. Das war in Stuttgart. Also direkt vor der Kirche. Ja, okay. Und das Witzige war halt so, du hast gefühlt, dass die das so, weißt du, das ist halt geil, jeder kennt anscheinend die Lieder, die man da singt und die hören sich auch ein bisschen ähnlich an. Warte mal, ich kann jetzt abspielen, weil das hat ja kein GEMA-Dings drauf. Ja, was wären dann das Vergleichbare, was würden denn die Deutschen abspielen, wenn sie dann so Musik spielen würden, wo jeder kennt? Ist das dann der böhmische Traum? Weiß ich nicht. Wäre ein bisschen arg zünftig für eine Hochzeit. Da kann ja jeder Deutsche mitsingen. Mm. Wenn das so bei Kroaten so ist, dann wäre das so das Ding bei den Deutschen. Ja, also die Lieder haben sich brutal traditionell angehört. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, außer sowas wie bei so Volkslieder, aber da haben ja auch viele gar keinen Text irgendwie, gibt es halt eigentlich nur so dieses Schlagerding und ist dann wieder zu modern im Vergleich zu dem, was die haben. So, als jetzt, ich guck mal. Ja. Weil jetzt kommt eine geile Line. Das sind so Lieder, wo man richtig so mitklatschen kann. Ja, und dann hast du auch richtig mitgeklatscht, oder? Chilo de da da fiesta. Wie lange ging das dann das so? Das ging ewig. Echt? Das ging ewig. Ich glaube, das war fast, ich glaube, 1,5 Stunden. Was? Und dann, warte, das zeige ich jetzt kurz im Video. Das war auch ein Highlight. Der Typ, der die ganze Zeit eine kroatische Fahne schwenkt. Ja. Der hat selbst später dann auf der Party, wo es dann halt, keine Ahnung, mit Essen und Tanzen und keine Ahnung hatte, bis zu einer bestimmten Uhrzeit einfach noch die Fahne geschwenkt. Und die war riesengroß, der muss voll aufpassen, dass an der Decke nicht die Deko abreißt. Ja, wenn er die deutsche Flagge schwenken würde, wäre das ein bisschen rechts, oder? Ja, ich glaube, ein bisschen komisch. Ja. Muss man sich wieder dran gewöhnen, sowas vielleicht zu machen. Ja. Wie war dann eigentlich der prozentuale Anteil von Kroaten und Deutschen auf der Hochzeit? Weil, wenn dann alles kroatisch war? Ich glaube, rein Deutsche, die kein Wort kroatisch, oder nicht rein Deutsche, aber Leute, die kein Wort kroatisch verstehen, waren vielleicht irgendwas zwischen 3% und 5%. Also wir waren wirklich wenig. Das heißt, das war anscheinend, weiß nicht, das war auch, es gab auch Zeitpunkte auf der Party, die waren echt anstrengend. Und ich glaube, da muss man halt einfach so gerade diese Lieder kennen oder keine Ahnung, dass man da irgendwie, dass es einem nicht auf den Keks geht. Ich habe noch ein zweites Hörbeispiel, das kommt aber später. Ja, das zweite, was noch verrückt war, war, dass die quasi von dem Zeitpunkt, wo alle aus der Kirche rausgehen, hatten die so ein rundes Fessle, also so, oder wie ein Flachmann, aber halt rund. Mhm. Und der war so mit so Leder überzogen und dann war ein Gurt dran, auch kroatische Flagge natürlich, der Gurt. Und dann wurde das die ganze Zeit rumgereicht. Da war dieser Schlibowitz war da drin, glaube ich. Und der wurde die ganze Zeit rumgereicht. Und hat dann auch irgendwann der Bräutigam zu seinem Brautzeuge gesagt, ja, guckst, dass es leer kommt und so. Und er hat gesagt, ja, die meisten haben keinen Bock. Ja, das ist egal, die müssen einfach trinken. So, also das ist quasi das Ziel, dass die Leute, die die Kirche verlassen oder den Ort von der Kirche verlassen, dass die schon gut angeheitert sind. Ja. Das ist das Ziel. Das muss ja aber auch so sein. Ja, aber das macht man bei uns auch nicht so. Da tut man sich nicht 5 Sekt reinballern oder so, dass man komplett drauf ist. Ja, du vielleicht nicht. Ist das der Fehler vielleicht? Ja, ja, okay. Aber folgende Frage, gab es denn auch Bier beim Sektempfang? Nee. Weil das ist wichtig. Das finde ich auch gut, ja. Weil ich trinke gern mal ein Gläsle Sekt, aber ein zweites wird zu viel. Das ist auch mein Problem gewesen. Ich hätte da lieber gern was anderes getrunken. Ich habe brutal viel Wasser getrunken, weil es war halt dieser Samstag, wo es 35 fucking Grad hatte. Und zwar alles andere als geil, da mit einem Anzug rumzulaufen. Mhm. Aber man konnte sich so ums Eck stellen, dann ging so ein bisschen so ein Wind. Und wenn man sich dann genug, das Wasser war eiskalt, das war richtig geil. Wenn man sich davon genug geholt hat, ist man zumindest mal nicht umgekippt. Okay. Und das war so die halbe Miete. Ja. Und da hätte ich auch gern Bier getrunken, weil es auch ein bisschen angenehmer ist irgendwie. Einen auch mehr runterkühlt dann wieder. Auf jeden Fall. Ja, verrückt. Kroatische Hochzeit. Und dann das zweite Verrückte, was habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Fahnenschwingerhammer, das Fesslehammer. Dann ist es so, dann kommt man an der Location irgendwann an und dann, klar, da gibt es dann auch wieder Sekt. Da konnte man sich theoretisch auch schon Bier holen. Da haben viele Leute Fotos gemacht, aber die Fotografen hatten nicht so das Interesse, da mit Leuten Fotos zu machen, sondern das hat man halt alles mit Handys gemacht, keine Ahnung, ein bisschen anders. Und dann, bevor man, dann denkt man eigentlich, ja, jetzt gibt es irgendwie Kaffee und Kuchen und so, aber das ist alles ein bisschen später. Also die Trauung ging, glaube ich, um 4 los. Was, glaube ich, für deutsche Verhältnisse spät ist. Ja. Und dann denkt der, gut, dann passt vielleicht Kaffee und Kuchen nicht. Das war, da waren wir vielleicht um 6, 6:30 an der Location, bis man dann da loslegt. Und dann denkt man, ja, dann könnte man vielleicht Abendessen, dafür ist es aber zu früh, also machen die einfach Party, weil die sind ja eh schon alle angetrunken. Und dann hatten die direkt eine Band und dann ging es einfach weiter mit solchen Liedern, aber halt mit der Band. Dann haben sie zwischendrin, glaube ich, so 2, 3 Pop-Lieder gespielt, die man gekannt hat. Da war, glaube ich, eins davon Ice Age Fuego, also auch kein englisches Lied, sondern wieder was anderes. Und das war halt anstrengend, weil ich habe erstens nicht so viel getrunken, weil ich musste ja auch noch dahin fahren zu der Location. Und ich konnte die Lieder nicht mitsingen und deswegen fühlt man es auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie drauf abgeht oder sowas. Ja. Deswegen war das schwierig, da haben wir uns so ein bisschen versteckt, würde ich mal behaupten. Ja. Okay. Bis das so über war, also vorbei war und dann ging es ja irgendwann los mit Essen und so, aber die eskalieren einfach direkt. Der Fahnenschwinger schwingt die Fahne, die trinken aus dem Schlibowitz und ja, kurz nochmal zurück zum Festle. Wie groß ist denn das Festle? Wenn das für eine Hochzeitsgesellschaft reichen muss. Ich glaube, der ist immer wieder nachgefüllt. Okay. So groß, glaube ich. Also so ein Durchmesser von 25 Zentimeter. Sowas, ja. Ja, 25 Zentimeter, ziemlich dick. Es stand auch. So wie du es zeigst, so 8 Zentimeter dick. Ja gut, da war halt noch dieses Lederpolster drumherum und so. Aber es war schon ein großes Ding. Also da passt, ich würde schätzen, da passt ein fucking Liter locker rein. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich habe heute so einen Teetrinkerle getrunken, wo so Eistee drin ist in so einem Tetrapack und da ist ja ein halber Liter drin. Mhm. Das sieht, ich finde die Verpackung von dem Teetrinkerle, die irritiert komplett. Ja, weil die ist doch niemals halb so groß wie eine Milchtüte. Ja, niemals. Lebtag nicht. Und, ist gleich, und ich glaube, genau in der gleichen Größe gibt es ja auch Tomatensauce oder so pürierte Tomaten. Und da denke ich, oh, das ist kein halber Liter. Aber ist das nicht Gramm? Ich weiß es nicht. Das kann stimmen, ja. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen beim nächsten Einkauf. Ja. Ja, so, was gab es denn zu essen? Oh, zu essen gab es auch kein Chivapchichi, da gab es eigentlich recht, wie sagt man, ich weiß gar nicht, ob das eine spezielle Küche war, Vorspeise war, so eine Gurke mit einem Loch in der Mitte, da haben sie so Salatblätter reingesteckt, das war ganz geil, weil die haben da richtig viele Salatblätter reingestopft in also so eine Gurke. Es wurde bedient, ja, und es war quasi so eine, es war so dreigeteilt, die Vorspeise, was war das andere, das waren solche, ich glaube auch Rind, so ganz dünn, in so dünne Scheiben geschnitten und dann zu so Röllchen. Aber da gab es nur so zwei Stück. Und was gab es dann noch? Was war das dritte? Ich habe vergessen. Habe ich es fotografiert? Nee. Naja. Ja, okay. Und dann gab es Buffet zum, als Hauptgang und da gab es halt verschiedene Beilagen. Ich glaube, da waren Gnocchi dabei. Dann gab es Rosmarinkartoffeln, die bis da, wo ich zum Buffet gegangen bin, schon alle weg waren. War ein bisschen traurig. Ja. Und dann gab es als Fleisch gab es einmal Rind, das war richtig geil. Da hat er sich nicht getraut, mir das Randstück zu geben. Und dann habe ich gesagt, nee, kann ich mir ruhig geben, das ist auch geil. Ja. Und dann gab es noch, was war das eine? Irgendein Hühnchenschlägel und das andere war irgendwas mit so einer krassen Kruste. Das habe ich vergessen gehabt. Das hat einen komischen Namen gehabt, kann ich nicht merken. War das immer so ein kleines Schild dabei? Ja, es stand dran, aber ich konnte es mir trotzdem nicht merken. Und dann gab es noch drei verschiedene Soßen. Da war eine mit, ich glaube, irgendwie so Dunkelbiersoße oder sowas, die war geil. Ich habe auch nur die probiert, weil die am geilsten aussah. Und Nachtisch war verrückt. Da gab es Donuts und die Donuts waren auf so einem großen Holzding mit lauter solchen Pfosten raus. Und dann hingen die da so. Ja, klar. Und da habe ich zwei Stück probiert und die waren beide brutal geil. Dann habe ich auch einmal so einen Jungen beobachtet, der hat so, da waren gar nicht mehr so viele zur Auswahl. Das waren fast lauter gleiche. Dann geht er so hin, will den ersten so nehmen, dann geht nochmal weg mit den Händen, geht zum nächsten, will den nehmen, auch nochmal weg. Und dann nochmal und dann nimmt er den vierten einfach, obwohl es fast alles die gleiche, die sahen vielleicht minimal anders aus. Aber der Junge hat sich die ganz genau angeguckt und sich dann für den vierten davon entschieden. Ja, klingt gut. Ja, und dann gab es Party Hard, die hat noch einen DJ zur Band. Der DJ hat meiner Meinung nach ein bisschen mehr so allgemein geile Musik machen können, weil das Problem war, dass die Band nur kroatische Lieder gespielt hat. Und wenn der das dann halt auch macht, dann kannst du halt gar nichts mehr feiern. So. Und irgendwie, dadurch, dass die gar kein Programm irgendwie machen mit irgendwelchen Beiträgen von der Hochzeitsgesellschaft, so null, ist quasi nur noch das Tanzen. Du kannst quasi essen, trinken und tanzen. Und dann muss die Musik halt schon auch für die letzten 5% ein bisschen geiler sein. Weißt du, die anderen können ja genauso mitfeiern bei der Musik. Deswegen, ja. Und der DJ war ein bisschen eingebildet, das fand ich ein bisschen schwach. Weil wir haben zum Schluss haben wir uns Angels als Abschlusslied, der hat so einen richtig schlechten rausschmeißt. Zum Schluss lief irgendwann 187 Straßenbande und keine Ahnung was, wo dann halt, weil nur noch Jungs da waren und die alle die Lied halt geballert haben, also die Lyrics geballert haben. Und dann wollte er nicht Angels spielen, der hat das Lied davor eh schon vom Handy gespielt, deswegen hat er es nur eingeben können. Der hat es quasi nicht gehabt. Oh. Und er hat dann den Kommentar gegeben von wegen, ja, für sowas lässt man eigentlich ja einen Fuffi springen. Und dann denke ich mir, nee, eigentlich hat man Angels einfach am Start. Ja, schon. Also bei jeder großen Feierlichkeit hat man Angels am Start. Sorry, das ist das Rausschmeißerlied. Und ab der Stelle habe ich gedacht, ah, du bist schon ein bisschen. Der hat auch viel gescratcht, das war ganz cool. Manchmal ein bisschen, keine Ahnung, hatte coole Remixe am Start von Liedern, wo man gedacht hat, dass man sie kennt. Hatte von ein paar Liedern, wo man nur den Remix kennt, das Original dabei gehabt. Und man hat, der hat auch einfach angefangen mit, wie heißt es? Yalla, make me lose my mind. Okay, das war das erste Lied auf Nord. Nee. Aber alle haben es gefeiert. Ja, okay. Da waren irgendwelche Mütter mit ihren Kindern. Yalla, make me lose my mind. Also feiern können sie richtig krass. Die gehen nicht einfach, wenn das Lied auf einmal scheiße wird. Die bleiben einfach da, bis sie aufs Klo müssen. So. Das ist schon mega geil irgendwie. Ja. Wie lange ging es dann, wenn dann alle so früh angefangen haben mit Trinken? Also ich war bis zum Schluss und es war, glaube ich, kurz vor 4 oder so. Oh, das geht aber. Das geht aber. Ja. Genau, ich habe keine Ahnung, irgendwann saß halt das Brautpaar mit den Eltern dann zusammen an dem Tisch, aber die haben quasi sich gefreut, uns zuzugucken, wie wir halt irgendwelche Haftbefehl-Lieder singen. War okay für die, gar kein Problem. aber die haben jetzt nicht irgendwie Stress gemacht, so oder schon angefangen, so Unruhe stiften zu zeigen, sie wollen gehen, sondern die haben gesagt, ja, feiert oder quasi uns suggeriert, feiert so viel, wie ihr wollt und so. Und hat quasi irgendwann einfach der DJ keinen Bock mehr gehabt. Ja, sehr entspannt. Der hat dann Ich fühle mich Disco laufen lassen als Rausschmeißerlied. Mhm. Wow. Und irgendwann hat er irgendwelche Scheißlieder, also nach diesem, der hat keine Ahnung gehabt von Deutschrap. Ich habe jetzt auch nicht die krasse Ahnung, aber ich wüsste so, 10 Lieder, die man hintereinander spielt, wo möglichst viele Leute kennen. Der hat auch von Rin irgendein Lied gespielt, wo, das war neu, ich habe es nicht gekannt. Die zwei Kroaten-Jungs haben es gekannt. Aber es, keine Ahnung, hätten wir ein anderes spielen können, hätten es halt mehr Leute gefeiert. So. Deswegen, ja. Der hat einfach keine Ahnung irgendwann gehabt. Und hat irgendwann irgendwelche Lieder einfach viel zu lang spielen lassen. Und dann noch Ich fühle mich Disco und dann aber nicht Angels. Ja, keine Ahnung. Ja, schwierig. Ja. War schwierig, ja. Jetzt habe ich noch ein Hörbeispiel zu einem Lied. Und zwar, ich weiß nicht, wie lange ich es laufen lassen kann, weil es hat der DJ gespielt, deswegen muss es es ja offiziell geben. Mhm. Aber ich habe mich bei dem Lied ein bisschen verarscht gefühlt. Okay. Und los. Los geht's. Das Lied lief ganze 10 Minuten. Ne? Und davor lief ein Lied, das ähnlich klang, nicht ganz so penetrant nervig, aber das lief auch schon, keine Ahnung, wie viele Minuten. Aber das, und die haben sich dann einfach die ganze Zeit so, ich glaube, in den Arm genommen und sind irgendwie und im Kreis so, getanzt. Ja, die ganze Zeit einfach. Ja, das ist doch so typisch. Die nehmen sich alle in den Arm und schwingen die Beine und wie auch immer, die feiern das halt brutal, aber 10 Minuten weiß ich nicht. Und das Lied klingt halt wie ein Witz. Klingt wie ein fucking Witz. Und dann denke ich so, ja, weiß nicht, ich finde das Tanzen an sich schon cool, aber wie so zu so einem Scheißlied, keine Ahnung. Ja. Naja, alles abschließend muss ich sagen, an dem Abend hatte ich eine überragende Saufleistung. Ich war quasi ja mit den Freunden, also meine Freundin hat die Braut über die Schule gekannt von früher und die ganzen Freundinnen machen halt viel zusammen und quasi gesoffen habe ich hauptsächlich dann mit den Boyfriends von den Mädels. Okay, und die kanntest du auch gut. Die kannte ich auch hauptsächlich von Geburtstagen oder sowas. Und ich habe, glaube ich, gleich viel getrunken wie die und die waren halt dicht so. Die haben vielleicht einen Schlibowitz mehr. Also ich habe genau einen Schlibowitz getrunken, das war mir sonst zu krass. Aber die haben auch nicht viel mehr getrunken und immer dann haben sie irgendwann Campari oder keine Ahnung, irgendwas gebracht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Pilz zu trinken. Das hat der eine brutal gefeiert. Dann hat er gesagt, ja, ich will nochmal so ein kleines Bier. Und dann habe ich, ja, oder bring du Pilz, keine Ahnung. Das war halt ganz geil. Aber mich hat es komplett gar nicht zerstört. Und am nächsten Tag war ich auch komplett fit. Bin quasi, es war in Reutlingen dann der Veranstaltungsort von der eigentlichen Hochzeit dann. Der war dann, glaube ich, eine Stunde habe ich dann Heimzus gebraucht. Und das dann einfach ohne Probleme, also kein Kater, kein Nix. Und da war es ja auch genauso warm, hat es ja auch 35 Grad gehabt. Deswegen, da war ich sehr überrascht, dass ich so eine gute Saufleistung hatte. Ja. Trainierte Leber nennt sich das. Erfahrung. Ja, das ist vielleicht auch was mit dem Wetter zu tun, weil man halt direkt alles auch wieder rausschwitzt. Weiß nicht, wie es in der Location war, aber wahrscheinlich war es da auch. Aber die anderen zwei Jungs haben ja nichts rausgeschwitzt, so gefühlt. Die waren halt ein bisschen am Arsch. Ja, dann bist du halt krass trainiert, ey. Ja, aber ich war selber überrascht von mir, deswegen. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer. Nach einer guten Hochzeit mal was anderes auch. Ja. Ja, ich bin ja noch nicht so auf so vielen Hochzeiten gewesen, aber... Ich auch nicht. Ja. Deswegen war es brutal interessant. Ja, also ich habe selten auf einer Hochzeit gesoffen, nämlich 0 Mal, weil ich einfach... Es gab einfach noch keine Hochzeit in meinem Leben, wo ich rechtlich in der Lage war, Alkohol zu konsumieren. Ja, dann wird es ja Zeit. Ja, wird auch Zeit. Kommt auch so langsam. Bald ist soweit. Es hat, glaube ich, genug Leute um dich rum, die heiraten werden. Auf jeden Fall. Sehr genau. Gut. Ja, jetzt haben wir sehr lange darüber geschwätzt. Jetzt mache ich noch geschwind ein bisschen was. War auch ein großes Bubble-Update. Ja, war ein großes Bubble-Update. Ja, du hast auch gesagt, du hast ein Update vorbereitet. Ja, andere Update-Kategorie und los. Kreisliga-Update. Wir wollten, das ist unser Ding. Ja, ich finde schon, dass man das gut versteht, das Jingle. Ja, scheinbar nicht. Ja. Aber wir haben es ja auch aufgenommen. Ihr wisst, wir können ja gar keinen anderen Gedanken dran verschwenden, als das, was wir bei der Aufnahme gesungen haben. Ja, warum wir das sagen? Weil beide von uns wurden damit konfrontiert, dass man nicht richtig versteht, was man denn in dem Kreisliga-Update-Jingle genau verstehen soll. Deswegen lösen wir das jetzt einfach auf. Ja, genau. Und zwar singen wir Kreisliga-Update, Bier und Bolzen, das ist unser Ding. Und dann endet es mit der Bundesliga, mit dem Bundesliga-Jingle. Das war mein Wunsch. Sehr gut. Das war das, was ich dazu beigesteuert habe. Ja. Bier und Bolzen, das ist unser Ding. Ja, also krölt's mit, wenn's nächste Mal kommt. Mit, genau. Tritt laut nur für die paar Sekunden. Ja. Komisch, dass ich ein Kreisliga-Update am Start habe, weil ja eigentlich die Saison rum ist. Aber wir haben es leider nicht geschafft, von unserem Relegationsplatz zu entkommen. Oh. Das heißt, wir sind gerade mitten in der Vorbereitung aufs Relegationsspiel, was am kommenden Sonntag stattfindet. Das heißt, wenn ihr da verliert, dann steigt ihr ab, oder wie? Dann sind wir nächstes Jahr Kreisliga B. Aber noch Kreisliga, wir brauchen kein neues Jingle. Wir sind immer in der Kreisliga, oder wie? Also es gibt zwei Kreisligen in unserem Bezirk. Das ist die Kreisliga B und die Kreisliga A. Und du könntest von deinem Alter auch nur in der Kreisliga spielen, oder? Das hat nichts mehr mit meinem Alter zu tun. Ja. Also aus dem Alter bin ich raus. Okay. Sehr gut. Ich könnte alles spielen, wenn ich genug Talent hätte. Auch in Real Madrid? Auch Real Madrid, genau. Krass. Ja, genau. Und da bereiten wir uns jetzt seit zwei Wochen drauf vor und dieses Wochenende gab es das erste Relegationsspiel, weil es funktioniert nämlich so, es gibt mehrere Kreisligen in unserer Region, die sind von Kreisliga B1 bis B5, wenn ich jetzt nicht lügen muss, und dann spielen immer die Zweitplatzierten der Liga, spielen quasi wie ein kleines Finale gegeneinander aus, wer denn dann das wirkliche Relegationsspiel gegen uns spielen darf. Das heißt, der Zweitplatzierte der Kreisliga B2, Sulzbach, Mohr, 2, hat gegen Kirchberg, Mohr, 2 gespielt. Die wurden Zweiter in der Kreisliga B5. Okay. Und Sulzbach hat die 6-0 zerbürstet und hat jetzt die Ehre, gegen uns zu spielen. Am Sonntag, am kommenden. Und die haben dann die Chance aufzusteigen. Genau. Und ihr das Problem eventuell abzusteigen. Richtig. Und die würden dann in unsere Liga kommen, die Kreisliga A2. Oh, ich weiß verrückt mit den Zahlen irgendwie. Ja, die sind halt durchnummeriert. Okay. Ja. Genau. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Und es ist nur ein einziges Spiel. Ja, nicht alles, so Hin- und Rückrunde-Ding. Alles ziehen. Oder nichts. Ein oder Spiel, nix. 90 Minuten oder 120. Und ihr habt Heimvorteil oder nicht? Ja, das ist das Verrückte. Es gibt keinen Heimvorteil, weil es wird auf neutralem Boden ausgespielt. Genauso wie das erste Spiel, wo Sulzbach gegen Kirchberg gespielt hat. Das wurde in Althütte gespielt. Mhm. Und jetzt das Spiel, das kommende, wird in Kirchberg gespielt. Ich finde es immer witzig, dieses, wenn sich bei mir auch Kollegen unterhalten über das Fußballspielen, wenn die dann auch dazu, weil anscheinend ist es so, was mir auch neu war, dass jeder Verein bei seinem Rasen, also da ist nichts genormt, da gibt es so große Freiheiten, wie groß welches Feld ist, und dann gibt es auch noch qualitative Unterschiede, und dann ist immer besonders witzig anzuhören, wenn die ein bisschen drüber abläschen, dass sie jetzt auf einem scheiß Rasen kicken. Ja, das fällt ist mir auch ganz so gut. Aber bei Relegationsspielen gibt es Normen, und zwar muss es auf Echtrasen gespielt werden, Kunstrasenplätze dürfen nicht benutzt werden. Mhm. Und warum auch immer, muss der Rasen eine Umzäunung haben. Okay. Ja, das weiß auch keiner, warum das ist. Ja, und es muss halt auf neutralem Boden stattfinden, dieses Mal halt in Kirchberg. Und der Rasen liegt halt da wie geschleckt. Am Sonntag. Am Sonntag, am 11 Uhr, am Straßenfest Sonntag. Das ist richtig anstrengend. Ich werde nicht da sein, vermutlich, aller Voraussicht nach. Nicht wegen dem Straßenfest, aber sonst wäre Kirchberg für mich auch attraktiv, weil da kann man gut Pokémon spielen. Ja. Hätte ich mir das echt überlegt. Nur das Problem ist, der Kirchberger Sportplatz ist mitten im Wald. Da fährt man erstmal 3-4 Minuten von Kirchberg raus. Ich könnte es verbinden. Ich will ja nicht währenddessen Pokémon spielen, weil da will ich mich aufs Spiel konzentrieren und mitpöbeln. Ja, nee, schade, ich kann glaube nicht kommen, aber ich bin gespannt aufs Ergebnis. Ich drücke dir all meine Daumen, die ich habe. Ja, und das wird vor allem das wichtigste oder krasseste Spiel, was ich jemals gespielt habe, falls ich denn spiele. Oh. Weil es war. Weil erfährst es? An dem Sonntag, Tag. Okay, ja. Okay. Ja. Also, ich bin im Kader, aber ob ich dann in die Startelf komme, weiß ich nicht. Ich finde es gut, dass du das auch direkt angekündigt hast, dass du am Samstagabend davor am Straßenfest, der ja auch sehr essentiell ist fürs Straßenfest, dass du da dir nicht die Kante geben kannst, weil das Spiel danach halt wichtig ist. Da werde ich 0 Schlücke Alkohol trinken. Das fand ich richtig gut von dir, dass du da die, wie sagt man das, die Dedication hast, das zum Besten zu machen, was es braucht, halt, um es zu gewinnen. Ja, und vermutlich werden da zwischen 600 und 1000 Leute da sein. Also das ist schon krass. Wird es aufgenommen? Es wird aufgenommen. Ah, dann kann ich es im Nachhinein angucken. Ja. Wenn ich noch ein bisschen Datenvolumen übrig habe im Monat, dann kann ich es mir angucken. Ja. Geil. Ja, so ist das. Das wird auf jeden Fall heftig. Ja, es war ein krasses Update. Mhm. Und dann danach gäbe es theoretisch das Update, je nach dem, wie es läuft, vielleicht dann noch ein Update und nicht. Und dann ist Pause. Und dann ist Pause und dann haben wir es erstmal geschafft oder halt auch nicht. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Und so ein Alles-oder-Nichts-Spiel habe ich selten gespielt. Also so ein wichtiges. Man spielt ja auch im Pokal, aber wenn du halt raus bist, dann bist du halt raus. Interessiert halt keinen, aber mal schauen. Ja, ich hoffe, es klappt. Und ich hoffe, du darfst spielen. Ich hoffe auch, Und 5 Tore schießen. Ja, klar. Gegen wen spielte gegen Sulzbach? Gegen Sulzbach, Mohr 2. In Kirchberg. Muss man das immer dazu sagen? Ja. Okay. Ja, vielleicht zerlegen die euch auch. Ja, vielleicht. Ich will nichts verschreien. Ja, ich denke, es wird ein umkämpftes Spiel auf jeden Fall, weil Kreisligamannschaften sind ja generell. Vielleicht sind solche Spiele halt auch tausendmal interessanter wie alle anderen Spiele von der Saison. So. Ja, auf jeden Fall, weil jeder muss und keiner hatte jemals so einen Druck oder so. Ja, oder auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Gut. Dann machen wir den nochmal, dass die Leute sich daran erinnern, dass es heißt Bier und Bolzen. Wir wollen, das ist unser Ding. Ich habe mir in dem Moment überlegt, ist witzig, wenn ich es auch nicht sage und du drückst. Deswegen habe ich so geguckt und habe ich gedacht, ja, jetzt wartet er zu lange, jetzt sage ich es. Ja. Nee, jetzt hat man es ja verstanden, jetzt weiß man es ja. Kein Problem. Ja, wir hatten bei der letzten Folge, ich wollte sie mir sogar noch vorher anhören. Da haben wir ja, oder ich habe besser gesagt gefragt, welche Playlist unsere Community im Auto hört. Und da wurde uns von deinem Kollegen freundlicherweise eine zugeschickt als einzige Einsendung. Ist mir immer ein bisschen traurig, was Community-Feedback angeht. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und die haben uns angehört. Die haben uns sogar auch auf dem Zeltlager angehört. Ja, nochmal kurzer Flashback. Und zwar, die Playlist kommt vom Zesche. Ja. Grüße gehen raus. Und die Playlist heißt ganz klassisch BMW, weil der Zesche ist auch ein großer BMW-Fahrer. Das ist gut. Er hat jetzt schon seinen zweiten BMW. Oha. Weil einer ist kaputt. Läuft bei dem oder einer ist kaputt gegangen und dann hat er sich der neue gekauft. Der wird auch demnächst kaputt gehen, weil er sich halt immer nur so Ratzkarren kauft. Ja, er wird es verstehen, wie ich das meine. Genau. Sehr gut. Ja, ich war einmal verwundert, wo wir am letzten Abend mit Flutlicht Flunkyball gespielt haben, habe ich gedacht, sag mal, was ist denn das eigentlich, oder davor, glaube ich, was ist das eigentlich für aggressive Musik? So, es hört doch der Felix sonst gar nicht so brutale Musik, der hört doch mehr so Hip-Hop und Rap und so. Und dann habe ich gedacht, ja nee, das ist ja die Playlist. Und ich glaube, sogar gefragt oder mir ist aufgefallen, ich habe gefragt oder keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, ja, aber passend tut es auf jeden Fall. Selbst obwohl wir in der Situation nicht im Auto gesessen sind und gefahren sind. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie die Playlist dann auf einmal sich abgespielt hat. Irgendwie hat mein Handy willkürlich Musik ausgespielt. Okay. Das war ganz komisch. Ja, komisch, ja. Willst du oder soll ich? Oder so ein kurzes Feedback geben. Wir haben gesagt, wir machen das Ding hier nicht so groß wie die Musikkategorie, aber wir wollen trotzdem drüber reden, weil es eigentlich interessant ist, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal ein bisschen grün auf die paar Lieder eingehen, die mir auf jeden Fall sehr gut gefallen haben, die ich selber. Was ist das grobe Genre von der Playlist? Boah, das grobe Genre ist, würde ich schon behaupten, Rock. So. Hätte ich auch gesagt. Rock, aber es geht auch schon, driftet ab und zu in die Metal-Schiene ab. Mhm. Würde ich jetzt so behaupten. Und auch, in so eine, keine Ahnung, weil da steht zum Beispiel sowas wie Peter Fox und SDP auch drin. Ja. Oder Beyoncé. Ja, auf jeden Fall. Und Liquido, das sind, glaube ich, so die Lieder, wo am meisten rausstechen. In eine Nicht-Rock- und Nicht-Metal-Richtung. Aber es war eher so Rock-Metal. Ja. Hat mir gut gefallen, zumindest der Rock und der Metal. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Alle anderen Lieder, die so, wie sagt man ja, Pop, Hip-Hop-mäßig sind gerade. Ja, was ist denn so? Pretty Fly, das allerletzte Lied. Kennst du das? Hast du das noch im Kopf? Genau. Ja, Offspring ist meine Jugendband, schlechthin. Genau, Peter Fox bin ich jetzt nicht so der Fan von generell. Aber was mir auf jeden Fall auch gut gefallen hat, ist The Bad Touch von der Bloodhot Gang. Ja. Okay, das ist dann auch eher... Ja, schon Punk war auch mit drin, ne? Ja, das kickt auch immer gut. Aber auch die Red Hot Chili Peppers sind vertreten und... und dann ein bisschen funkig Earth, Wind and Fire, was auch gar nicht eigentlich reinpasst, aber trotzdem funktioniert es dann, je nachdem, wie es im Shuffle dann kommt. Ja, auch komisch, dass von Peter Fox Lock auf zwei Beinen die Live-Version drin ist. Live-Mucke auf Live Spotify Berlin abspielen, finde ich generell auch schwierig. Verrückt. Ja. Aber ich fand es aber auch ein bisschen kurz, die Playlist. Ja, weil wie viele Lieder sind da drin? 30. Wie viele Lieder sind da drin? 41. Mhm. Aber ich finde 41 ist eine gute Anzahl von Liedern für eine Playlist. Weil überleg mal, wann fährst du schon länger als 2 Stunden? Was? 41. Ja. Dann ist es doch eigentlich ganz cool, weil je mehr Lieder du reinmachst, desto unwahrscheinlicher ist ja, dass dann auf der Fahrt, wenn jetzt sagen wir eine Stunde fährst, hast du eine 50%ige Chance, dass das Lied, was du reingemacht hast, bei der Anzahl jetzt kommt oder nicht. Je mehr du reinmachst, desto unwahrscheinlicher ist ja, dass es kommt. Ja. So. Und wieso sollte man das wollen? Da macht man noch lieber eine zweite und dann kann man das so richten in eine Richtung, je nachdem, auf was man mehr Bock hat. Ja, wahrscheinlich, wenn man die Playlist rein zum Autofahren hört, dann ist es wahrscheinlich richtig. Da hast eventuell recht. Ja, ich kenne schon auch dieses, man hat so eine Daily Driver Playlist, wo man einfach sagt, ja, ich will jetzt ein speziellen Album oder ein Lied auswählen. Alles, was da drin ist, ist gut und aktuell höre ich das auch alles. Da habe ich zum Beispiel 225 Songs drin. Und da ist gerade gut, dass nicht immer das Gleiche kommt, weil da will man ja Abwechslung haben. Wie kann man denn das sehen, wo wie viele Songs da drin sind? Weiß ich nicht. Bei Spotify. Ich habe keinen Spotify. Ja, ich habe nur 8 Stunden 40 ist meine Basic-Playlist, wo man einfach auf Shuffle drücken kann und es kommt irgendwas. Das reicht, glaube ich, auch. Ja. Genau. Genau. Ja, generell fand ich es eine gute Playlist, falls ihr da draußen nochmal sowas habt. Ich glaube, ich wäre bereit, mir nochmal sowas zu geben. Zum Thema Autofahren oder für was anderes vielleicht? Ja, wahrscheinlich auch für was anderes, weil die Leute, die jetzt keine Autofahr-Playlist hatten, die haben sich bestimmt gedacht, ah Mann, jetzt kann ich die nicht reinschicken. Ja, dann schickt uns irgendeine Playlist, die ihr denkt, dass sie gut ist. Ja, einfach über WhatsApp oder an die Instagram-Seite, wie auch immer. Ja, hören wir die bis zum nächsten Mal. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir lassen es erstmal auf uns zukommen. Ja, wir sammeln mal die nächsten paar Folgen. Sammeln wir. Wir erinnern euch vielleicht nochmal dran. Und dann, wenn wir was bekommen, können wir drüber reden. Ansonsten halt auch nett. Ist uns dann auch völlig egal. Gucken wir halt mal noch. Gucken, was kommt. Ja. Ja, ein fixen Punkt muss ich noch sagen, weil nächste Woche kann ich das nämlich sagen. Okay. Wird aber in eine ganz andere Richtung. Und zwar war ich dieses Wochenende, also das letzte, wo war ich im Allgäu zum Wandern mit meiner Freundin und der ihrer Familie. Und da waren wir, wie gesagt, wandern. Und da sind wir die Nagelflugkette gelaufen. Das ist ein Wanderweg, der sehr abenteuerlich ist. Da muss man auch ein bisschen kletterfreudig sein und nicht ganz schwindelfrei, weil man muss sich auch an so steilen Felswänden runter lassen an so einem Seil dran. Also du bist nicht gesichert, aber du hast ein Seil zum Greifen. Das ist schon abenteuerlich. Man braucht keine zusätzliche Ausrüstung, aber man muss trotzdem so nicht ganz ungeschickt sein auf seinen Beinen mit seinen Händen. Ja, war schon überraschend krass, dass man dafür keine Ausrüstung braucht. Okay. Und es gab auch eine Leiter, die war ohne Witz, war die 25 Meter hoch und da konnte man runterlaufen. Man konnte es auch umlaufen, aber man konnte einfach die Leiter runter und es war Da haben schon die Beine schon zittert, wenn man da auf die Leiter steigt. Okay. Ja, weil man muss erstmal auf die Leiter kommen, danach ist es ja easy, eine Leiter runterlaufen, ist ja gar kein Thema. Aber ich, da ungesichert runter ist schon. Ich finde generell Leitern runter zu gehen schwieriger, wie sie hochzugehen. Ja, aber ich glaube, ich wäre da ungern hochgelaufen, weil man dann, dann halt immer weiter höher kommt. Und wenn du oben bist, dann kommst du halt dem Boden immer näher und der Gefahr, die Gefahr, der Gefahrenpegel sinkt. Okay. Ja. Ja, verrückt. Nagelflur. Nagelflugkette, genau. Das waren 17 Kilometer. Und was? Jetzt zum eigentlichen Problem. Ja. Ich habe meine Waden nicht eingecremt. Ich habe alles eingecremt, außer meine Waden. Und jetzt habe ich wie so eine Polenflagge auf meiner Wade dran. Stark. Ja, klassischer Polenflaggeneffekt. Und du hast ein Achievement bekommen für deine 17 Kilometer Wanderung. Das hast du auch ganz stolz erzählt am Sonntag. Ja. Meine Apple Watch hat mir eine Auszeichnung gegeben dafür, dass ich meinen Wanderrekord gebrochen habe. Das ist schon cool irgendwie. Ja, das sind schon immer schöne Medaillen auch, die sich dann so drehen und die kann man auch so rumspielen an dem Display. Die haben so schöne Reflexionen und so. Die sehen schon, die sehen wertvoll aus, sind aber nur auf dem Display. Aber man hat sie, auf der Rückseite steht der Name und das Datum. Es ist schon irgendwie cool. Irgendwie. Ja. Also ich habe schon ein paar Medaillen öfters angeguckt. So. Ich freue mich schon immer, wenn ich durch die Medaillensammlung durchgehe. Wie viele Medaillen hast du? Oh, das müsste ich schon schauen. Wo sieht man das? Aber es gibt ja auch die in der Fitness-App. Es gibt ja auch die monatlichen Medaillen. Ja, die muss man grinden. Die zählen alle dazu. Machen wir einen Medaillenwettkampf. Oh. Nee, machen wir nicht. Wie viele Move-Goals hast du? 200%? Wo ist denn das? Ich bin noch nicht so weit. Das ist bei mir einfach, also ich scroll quasi hoch. Ja. Und dann steht hier Show More Awards, Show More. Ah, ja, hier. 200% habe ich 213. Ich auch. Aber. 213, ja. Das ist ja witzig. Ja, verrückt. Dann habe ich ein paar Competitions. Ich habe 3 Competitions. Keine Ahnung, was das ist. Dass man gegen einen Freund gespielt hat. Nee, da habe ich, ich habe einen 3 beendet und einen gewonnen. Also ich habe 3 beendet und 2 gewonnen. Gegen meine Schwester habe ich kläglich versagt. Ja, das ist eigentlich witzig. Ja, das finde ich auch gut. Wollte ich auch noch mit einem Kollegen machen, aber er hat immer gesagt, nee. Ja, ich mache mit dir. Ich mache mit dir. Okay, finde ich gut. Ja doch, vielleicht nächste Woche oder so. Ja. Lass mal auch nach deinem Spiel. Ja, nach meinem Spiel. Witzig. Du darfst die Uhr eh nicht tragen, gell? Werden am Spiel nicht, nee. Okay. Das ist illegal. Das ist illegal. Oha, ich habe richtig viele. Ich habe nicht so viele, du hast schon, glaube deine Uhr schon wesentlich länger als ich. Scheinbar habe ich die seit 2017, meine Dezember-Medaille da bekommen. Okay, wow. Ich habe die Luna New Year Challenge, das ist so ein... Ja, den habe ich auch. Da musste man, glaube ich, einfach im neuen Jahr 2022 so ein Training machen. Wow. So eine richtige Dulli-Medaille. Was war am Internationalen Frauentag? Wow, wenn man am 8. März der Internationale Frauentag ein Training absolviert hat, das länger als 20 Minuten ist. Das habe ich, glaube auch. Ja, es gibt schon. Quatschige, aber stell dir vor, ich habe sogar bei einem, war sogar dieser Frauentag, da kam das und eigentlich hatte ich keinen Bock auf Sport, aber weil ich dann die Medaille bekommen habe, habe ich gedacht, ich halt eine Runde joggen. So. Ja, aber rat mal, wer die Medaille zweimal hat. Ich in 2 aufeinanderfolgenden Jahren. Nächstes Jahr habe ich der Hattrick. Nice. Muss dranbleiben. Mhm. Oh, perfekter Monat habe ich 2021 gemacht. Oh, krass. Von 7 was? Workout Week. Oh, da gibt es noch so Gold und Silber. Ja, klar. Oha. Ja, da geht's richtig tief rein. Ich muss krasser Pilates und krasser. Ah, nee, das erste. Das erste ist Silber und der Rekord. Das hatte dann jeder, wer es einmal gemacht hat. Ja, solche Medaillen sind quatschig. Okay. Ja. Das war jetzt auch super interessant, aber ich wollte es wissen. Ich fand es mega witzig, dass wir beide gleich viele Move-Goals haben. Verrückt. Ja. 13. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass meine Apple Watch das ein bisschen übertreibt mit dem Aufzeichnen, weil wenn meine Freundin und ich das Gleiche machen, ist bei mir die Aktivitätskalorien höher. Ja, ist bei mir aber auch so im Vergleich zu meiner Schwester. Ja, finde ich aber komisch. Deswegen muss man, glaube ich, bei diesen Challenges dieses Tagesding, was man machen will, auf das anpassen, was man irgendwie so... Ich glaube, Männer verbrennen einfach auch mehr Kalorien bei der gleichen Tätigkeit, keine Ahnung, ja. Muss ja so sein. Oder weil man schwer ist oder keine Ahnung. Deswegen wird es ja immer auf deine Tagesempfehlung runtergebrochen und dann prozentual gerechnet. Also wenn quasi du eh auch weniger Kalorien verbrauchst und als Tageslimit hast du deswegen auch weniger oder als Tagesziel hast du weniger, dann kriegst du ja bei dieser Challenge das jedes Prozent in Punkte und dann ist es quasi für Männlein und Weiblein gegeneinander ja. auch fair. Ja. Ist ein gutes System, will ich an der Stelle sagen. Ja. Sehr schön. Kauft euch eine Apple Watch, Leute. So. Alles, alles andere Schmutz. Ja. Ach, so Leute, wenn die mit so Schwachsinnsuhren, boah. Kennst du diese Polaris? Oh, Polar, schlimm. Boah. Meine Mutter wollte unbedingt eine haben. Ich habe gesagt, kauf dir einfach eine Apple Watch. Ja. Und dann, was kriege ich jetzt die Daten rüber auf mein Huawei-Handy? Und dann müssen wir das so da drücken und hier machen. Alles so manuell. Und dann denke ich so, ja, die war trotzdem scheiße teuer, die fucking Uhr. Und die kann gar nichts einfach. Ja. Und ist so ein fetter Klumpen an meinem Handgelenk. Dafür hält der Akku einen Monat. Ja, ist wow, okay, super. Aber es ist halt unbrauchbar. Keine Wenn die dann nachher nur rumliegt, dann ist auch scheißegal, dass der Akku einen Monat hält. Du musst die immer anhaben. Ja, ich glaube, Leute, die sich eine Apple Watch gekauft haben, die haben alles richtig gemacht. Das sind Gewinner. So. Ja. Das Problem ist bei einer Apple Watch, man braucht sie nicht, also man kann auch gut ohne die leben. Aber wenn man sie einmal hatte, will man sie nicht mehr weggeben. Und das hat mir auch... Also ein Kumpel von mir, ein Studienkollege, hatte die vor mir und dann habe ich ihn gefragt, ja, lohnt sich das? Dann hat er mir genau die Antwort gegeben und es ist zu 100.000% ja. einfach genau die Antwort. Und ich sage das auch immer so, die Leute, die sagen, ja, ich überlege mir auch eine Apple Watch zu kaufen, habe ich auch zu meinem Meister gesagt. Mein Meister fragt mich einmal im Jahr, ja, ich überlege gerade auch, mir eine Apple Watch zu kaufen. Fragt man mich einmal im Jahr, sage ich immer jedes Mal, ja, das macht keinen Sinn, sich eine Apple Watch zu kaufen, aber es ist mega geil. Und dann sage ich ihm immer, ja, bei deinem Gehalt ist doch egal. Das verstehe ich auch nicht, wenn so Vorgesetzte so rumknausern, wenn es um sowas geht. Und dann lacht er mich immer aus. Es hat auch noch niemand, der mich auch gefragt hat oder keine Ahnung, den ich irgendwie beraten habe, war danach enttäuscht. Keine einzige Person. Deswegen. Und ihr braucht nicht mal ein iPhone dafür, aber dann ist sie, glaube ich, nicht ganz so nützlich. Ich habe keine Ahnung, habe ich mich nicht informiert. Man kann jemand anderen beten, der ein iPhone hat, dass er das für einen einrichtet. Gerade wenn ihr das für eure Oma wollt, weil die Apple Watch das Feature hat, wenn man von der Leiter runterfällt und sich nicht bewegt, dass dann Notarzt verständigt wird. Wenn ihr das Feature haben wollt für eure Großeltern, könnt ihr für die die Uhr einrichten. Und ja. dann wissen die, wie viel Uhr es ist. Ja, einfach. Einfach. Ich weiß nicht, ob ältere Leute es unbedingt brauchen. Man kann auch so sein Sauerstoffgehalt und sein EKG kann man noch machen, glaube ich. Aber ich glaube, Sauerstoffgehalt ist wichtiger. Ich glaube auch, das Coole ist ja, ihr müsst es ja nicht aktiv machen, die macht das immer sporadisch. Kann natürlich dann sein, dass die zum Beispiel einen Zeitpunkt verpasst, also die misst, keine Ahnung, vielleicht ein paar Mal in der Stunde den Sauerstoffgehalt und wenn das halt jetzt kurz mal für 10 Minuten weniger war oder kritischer war oder keine Ahnung, kann sein, die kriegt es nicht mit oder Herzrhythmusstörungen, was sehr gefährlich ist, das muss er halt auch erstmal treffen, aber wenn sie es quasi, glaube ich, einmal erkannt hat, dann guckt sie da auch wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Oder wenn zum Beispiel der Puls zu hoch ist, ohne dass du dich viel bewegst, was ja auch was Komisches ist, kann irgendwie vielleicht eine fehlerhafte Erkennung sein. Aber ich glaube, das wurde mir ein paar Mal schon angezeigt. Und dann merkt man so, ja, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen beruhigen, weil es jetzt echt irgendwie was, eine Stresssituation oder irgendwas war. Und dann ist es ganz cool, wenn die einen aufmerksam macht. Und wenn du in einer Umgebung bist, die zu laut ist, ich glaube, über 93 Dezibel oder sowas. Ich glaube schon weniger. Ich glaube schon bei 80 oder sowas. Wenn das für länger als 10 Minuten kommt, eine Warnung und dann steht dran, dass das Gehör bleibend beschädigt oder geschädigt werden kann. Und das finde ich schon cool irgendwie, weil auf seine Ohren passt man manchmal nicht so krass auf. Und es kommt auch, wenn du deine Kopfhörer zu laut machst. Ja. Tatsächlich. Oder deine AirPods, dann. Ich glaube sogar kommt nur auch bei eine Warnung. Aber das ist auch eine gute Warnung, weil dann weiß man, wie nah man sich rantaschen kann, weil ich habe mittlerweile, bin ich brutal vorsichtig bei sowas und dann gucke ich da drauf und dann merke ich, ja, ich könnte nochmal eine Stufe lauter machen. So. Tendenziell sollte man wahrscheinlich eher leiser machen. Ich weiß nicht, ob allgemein die Menschheit eher zu laut oder zu leise hört, aber ich höre tendenziell immer so eine Stufe zu leise, weil ich ein bisschen Angst habe. Aber Musik klingt halt geiler, wenn sie laut ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, so ist das mit dieser Apple Watch. Tap to reset your Instagram-Passwort. Da versucht sich jemand bei mir reinzuhacken. Kann es sein oder was? Verrückt, ey. Da muss ich schnell den Hacker stoppen. Okay, wow. Patrick, ja. Wie sieht's aus? Gut, mein Bier ist leer. Wir haben mittlerweile 25,5 Grad. Und wir haben 71% Luftfeuchtigkeit. Ja. Und obwohl, das Fenster ist auf Kipp. Da draußen ist es wahrscheinlich einfach noch zu räudig. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Schlussstrich, weil sonst macht vielleicht auch meine Stimme schlapp, die ist auch noch nicht so ganz auf dem ursprünglichen Podcast-Niveau zurück. Und es gibt auch genug zu hören, wir sind schon lange über der Marke, wir sind jetzt über der eine Stunde Marke, aber nur für euch wegen der großen Sommerpause. Wir sind zurück. We are back. Wir müssen dann leider in ein paar Wochen wieder eine Pause machen, aber das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Wenn wir es hoffentlich nicht verchecken, das euch zu sagen, aber ja, sonst, das muss leider sein. Sonst gibt es das auf dem Carsten Son Crusoe Instagram-Kanal. Folgt uns da. Lasst ein Abo da. Lasst ein, ja, das heißt, glaube ich, da auch so, gell? Ja, ja. Lasst ein Herz da und einen Kommentar. Ja. 5 Sterne oder 4, aber besser 5. Und eure Spotify-Playlists. So. Auch noch rumschicken, perfekt. Ja, alles klar. Alles klar, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als schönes Wochenende euch. Genießt das Straßenfest, übertreibt nicht zu krass, wenn ihr Zeit habt. Guckt am Sonntag in Kirchberg vorbei. Da geht's rund, da geht's um alles oder nichts. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.